Das nepalesische Nationale Fahrberatungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 unterstützte in seiner Erklärung vom 16. November den Appell des Internationalen Fahrberatungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017. Und am 20. November begrüßte Norma Pinas, stellvertretender Vorsitzender des philippinischen Solidaritätskomitees für den Frieden und die Vereinigung der koreanischen Halbinsel, in seiner Stellungnahme die Bildung des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017.